Nummer 2. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, in diesem Zug gibt es leider keinen Speisewagen. Aber natürlich können Sie Getränke und kleine Speisen in unserem Bordbistro kaufen und genießen.